Let's turn back to the Our Father and we'll pray. Wir wollen wieder zum Vater unser zurückkehren und vorher beten. And we'll close it tonight. Und heute Abend auch mit diesem Abschnitt abschließen. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke. That you are our Father. Dass du unser Vater bist. And we can come before you. Und dass wir vor dich treten dürfen. And we can share our joys. Und dass wir unsere Freuden teilen and dürfen. Our sorrows. Und auch unsere Sorgen. And that you care for us and watch over us. Dass du auf uns Acht hast und über uns hütest. Thank you for this prayer. Danke für dieses Gebet. And we ask you to bless these words. Wir bitten dich, dass du diese Worte segnest. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's just read through the Our Father. Wir wollen durch das Vater unser durchlesen. Starting with verse 9. Und beginnen in Vers 9. Pray then in this way. Betet ihr nun so. Our Father who art in heaven. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Hallowed be thy name. Geheiligt werde dein Name. Thy kingdom come. Dein Reich komme. Thy will be done. Dein Wille geschehe. On earth as it is in heaven. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Give us this day our daily bread. Unser tägliches Brot gib uns heute. And forgive us our debts, even as we also forgive our debtors. Und vergib unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Do not lead us into temptation. Und führe uns nicht in Versuchung. But deliver us from evil. Sondern errette uns von dem Bösen. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Denn dein ist die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. I want to talk tonight about the kingdom. Ich möchte heute Abend über das Königreich sprechen. Thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist nicht in allen deutschen Bibeln. There's a big debate whether this is actually in the Bible. Es gibt eine große Debatte darüber, ob das in die Bibel hineingehört. Yeah, that's why you didn't find it in your Bible, right? In der Fußnote. Yeah, in the footnotes. And probably maybe some zealous monk wrote it in there. Wahrscheinlich oder vielleicht hat es ein besonders eifriger Mönch eingefügt. Because it just fits so nicely. Weil es einfach so schön hineinpasst. We don't know. Wir wissen es nicht. It's in some manuscripts, it's in not in other manuscripts. In manchen Manuskripten ist es vorhanden, in anderen Handschriften nicht. The debate rages. Was this scripture, was it not? Also gibt diese Debatte immer schon, ob das zur Schrift gehört oder nicht. But what everybody agrees, aber worin sich alle einig sind, that these are the most wonderful words. Ist die Tatsache, dass das die wunderbarsten Worte sind. And if it's perfect at the end of that song, und, for thine is the kingdom, the power and the glory forever. So maybe, you know, just for that reason. Also vielleicht auch nur aus dem Grund, weil es eben so schön in dieses gesungene Vater unser hineinpasst. Yeah. So, but the word in verse 10 it says, "Thy kingdom come." Aber in Vers 10 heißt es, dein Reich komme. And these words found in verse 13 are true. Und diese Worte, die in Vers 13 stehen, sind ja wahr. Thine is the kingdom. Denn sein ist ja das Königreich. Thine is the power and the glory forever. Amen. Und die Kraft und die Herrlichkeit sind auch sein in Ewigkeit. Want to talk about the kingdom tonight and what does it mean when you see the word kingdom? Und ich möchte über das Reich sprechen oder Königreich und was es bedeutet, wenn man das liest. Now in Daniel chapter 2, im Buch Daniel Kapitel 2, we find a prophecy of the world, of the history of the world. Finden wir eine Prophezeiung über die Zeitgeschichte der Welt. And it continues right through the book of Daniel. Und das Thema zieht sich auch durchs ganze Buch Daniel hindurch. The king has seen a vision. Und in Kapitel 2 hat der König einen Traum gesehen, der König Nebukadnezar. And Daniel interprets it for him. Und Daniel legt ihm diesen Traum aus. And he sees this huge image of this like warrior, you know, man. Und er sieht diese Riesenstatue, diese Kriegerstatue im Traum. And it has a head of gold. Und diese Statue hat ein Haupt aus Gold. It has a breast and hands, arms of silver. Es hat einen Brust, einen Rumpf und Arme aus Silber. It has a girdle of bronze. Diese Statue hat Lenden, einen Gürtel aus Bronze. It has legs of iron and toes of iron and clay. Und die Beine sind aus Eisen und die Füße sind aus Eisen und Tongemisch. And Daniel says these are kingdoms. Und Daniel legt aus, dass das Königreiche sind. You, Nebuchadnezzar, are the head, you are the gold. Du, Nebukadnezar, bist das Haupt. But three kingdoms will follow you. Aber es werden dir drei weitere Königreiche folgen. In this picture. so wie es in diesem Bild dargestellt ist. And Nebuchadnezzar's Babylon was overthrown by Persia. Also das Reich Babylon, Nebukadnezars wurde durch die Perser abgelöst, also die Meder und die Perser. Overthrew him. Haben ihn überwältigt. And then came Alexander the Great, und dann kam Alexander der Große, overthrew the Medes and the Persians. Der wiederum die Meder und Perser besiegt hat. And then came the Roman Empire and overthrew the Greek Empire. Und dann kam das römische Weltreich. And the Roman Empire was divided into East and West. Und das römische Weltreich bestand aus zwei Teilen später, aus dem Ost- und dem Westreich. Just before the Lord returns, und kurz bevor der Herr wiederkommt, we find this verse in chapter 2, verse 44. Finden wir diesen Vers aus Kapitel 2, Vers 44. Let's read just the very end of this vision. Aber wir wollen das ganze Ende dieser Version lesen. Let's start with verse 40. Vision lesen, in Vers 40. Then there will be a fourth kingdom as strong as iron, insomuch as iron crushes and shatters all things. Und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen, deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschmettert. And so like iron that breaks in pieces, it will crush and break all things in pieces. Wie das Eisen, das alles zertrümmert, wird es all jene zermalmen und zertrümmern. This was the Roman Empire. Und das war das römische Weltreich. Demolished its enemies. Es hat seine Feinde einfach zerstört. And in that you saw the feet and the toes, partly of pottery clay and partly of iron, it will be a divided kingdom. Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, das wird ein geteiltes Königreich sein. And it will have in it the toughness of iron, insomuch as you saw the iron mixed with common clay. Aber von der Festigkeit des Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen and hast. And as the toes of the feet were partly of iron and partly of pottery, so some of the kingdom will be strong and parts of it will be brittle. Und die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein und zum Teil wird es zerbrechlich sein. And in that you saw the iron mixed with common clay, they will combine with one another in the seed of men, and they will not adhere to one another, even as iron does not combine with pottery. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Heiraten untereinander vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht vermischen lässt. What scholars teach is this. Und was Theologen lehren, ist Folgendes. That the Roman Empire still exists. Dass das römische Weltreich immer noch existiert. And Europe is part of that empire. Und Europa ein Teil dieses Reiches ist. And there's going to be a revised Roman Empire. Und auch, dass es eine Neuauflage des römischen Reiches and somehow geben wird. It will exist in 10 parts. Und auf irgendeine Art und Weise wird es in zehn Teilen bestehen. We find this in Revelation 13 also. Wir finden das auch in Offenbarung 13. And when I was in Bible college, boy, we thought that, you know, as the EU came up and all this stuff that the countries were adding, we thought it was going to stop right at 10, you know. Und wie wir also in der Bibelschule waren und die EU sich gerade herausbildete, dachten wir eben, dass sie so weit wachsen würde, bis 10 Staaten dazugehören. And that would be the 10 toes. But und das wären dann die 10 gewesen, aber es ging weiter. We don't know how it will end, but at some point there's going to be 10 of something. Wir wissen nicht, wie es enden wird, aber am Schluss wird es 10 Verbindungen it geben. Almost seems to fit Europe. Und es hat fast so ausgesehen, als ob es auf Europa passt, weil es eben starke Nationen und schwächere Nationen gibt. Und wir wissen eh, wie das zwischen Frankreich und Deutschland ist. Worse between the English and the French. Und schlimmer noch zwischen Großbritannien und Frankreich. And wie ist es mit Österreich und den Deutschen? How about the Italians and Italians get along with everybody. Everybody loves them. Außer die Italiener, die kommen mit allen zurecht. Yeah, but you know what I'm saying. So anyway, there's going to be a revised Roman Empire before the Lord returns. Es gibt also eine zweite Auflage des römischen Weltreiches, bevor der Herr wiederkommt. We have seen it east and west. Wir haben gesehen, wie es ein Ost- und ein Westeuropa gab. We have not yet seen it in 10 parts. Aber wir haben es noch nicht 10 geteilt gesehen. And now in verse 44 is the verse. Und jetzt in Vers 44 kommt dieser Vers. And in the days of these kings. Und in den Tagen dieser Könige. Like 10 kings of 10 countries or 10 presidents. Also 10 Könige oder 10 Präsidenten von 10 Ländern. In the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Will not be left for another people. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen it will werden. Crush and put an end to all these kingdoms. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten. And it will itself endure forever. Selbst aber wird es ewig bestehen. Wow. In so much as you saw that a stone was cut out of the mountain without hands and that it crushed the iron, the bronze, the clay, the silver and the gold. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. The great God has made known to the king what will take place in the future. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. So the dream is true and its interpretation is trustworthy. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Now I want you to turn to Acts chapter 1. Ich möchte, dass ihr in die Apostelgeschichte Kapitel 1 blättert. Now there's three interpretations in theology about the kingdom. Und es gibt da drei verschiedene Auslegungen, was das Reich betrifft. Some of us believe that it really is a kingdom. Manche von uns auch glauben, dass es ein echtes Königreich just ist. Like it says, so wie es hier steht. That the God of heaven will come and he will destroy these kingdoms. Dass der Gott des Himmels kommen wird, diese Königreiche zerstören the wird. The first three are already destroyed. Die ersten drei sind ohnehin schon Vergangenheit. And God might say one day it was me that raised up these nations to destroy the other ones. Und Gott wird vielleicht eines Tages erklären, dass er diese Nationen erweckt hat, um die Vorgänger zu vernichten. And the God of heaven will set up a kingdom that will be forever. Und der Gott des Himmels wird ein Reich errichten, das für immer besteht. Now there's some people like me who believe that this is a literal kingdom. Und es gibt manche, und dazu zähle ich mich auch, ich glaube, dass es ein wörtliches Königreich ist. And that's called millennialism. Und das nennt sich Millennialismus. Millenni is thousand in Latin. Also Millennium ist die Zahl, bedeutet die Zahl 1000 auf Latein. And it's a thousand years. Millennium annum is a year. Millennium is a thousand years. Und das steht eben für also annum das Jahr für 1000 Jahre. And millennialism means that you, if you're a millennialist, you believe that a thousand-year kingdom is still in the future. Also wenn du ein Millennialist bist, dann glaubst du, dass ein tausendjähriges Reich kommt und noch in der Zukunft eben vor uns liegt. Why a thousand-year kingdom? Warum ein tausendjähriges Reich? Well, keep your finger in Acts 1 and turn to Revelations 20. Wenn ihr euren Finger in Apostelgeschichte 1 belasst und in die Offenbarung Kapitel 20 geht. Revelations 20. Ja, Offenbarung 20, ja. Verse 1. Vers and I 1. Saw an angel coming down from heaven, having the key. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel hatte. Of the abyss and a great chain in his hand. Den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. And he laid hold of the dragon and the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for a thousand years. Und ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre. Now in chapter 19, Jesus has returned. In Kapitel 19 lesen wir von der Wiederkunft Jesu. In verse 11, he comes on a white horse. In Vers 11 kommt auf einem weißen Pferd. And he takes over the earth. Und übernimmt die Erde. And he overcomes the devil. Und überwindet den Teufel. And he puts them in the lake of fire. Und wirft sie ihn in den Feuersee. In chapter 19 verse 20. Im Vers 20. And the Antichrist. Und den Antichristen, also den falschen Propheten. Yeah, it says here, let's see, verse 20. The beast was seized, and with him the false prophet who performed. So the false prophet and the Antichrist are thrown into the lake of fire. Und es wurde ergriffen, das Tier, der Antichrist und der falsche Prophet. But Satan, I'm sorry, Satan is not in the lake of fire. He's chained for a thousand years, and he's put into the bottomless pit. Aber Satan wird eben gebunden für 1000 Jahre und wird in den Abgrund getan. The lake of fire is not anywhere around the earth. Der Feuersee ist nicht irgendwo auf der Erde zu finden. It's somewhere. I don't know where. Irgendwo, ich weiß nicht wo. But we do know that Hades, which is the place of departed spirits. Aber wir wissen, dass der Hades, also der Ort, wo die Seelen sind, die is below the surface of the earth. Unter der Erde liegt. And your soul descends into Hades. Und deine Seele in den Hades geht. It's the place of departed spirits. Also der Ort der gestorbenen Seelen, verschiedenen. We find it in Luke chapter 16. Also in Lukas Kapitel 16 ist das auch. Da gibt's den reichen Mann und den Lazarus. The rich man was in Hades. Und der reiche Mann war im Hades. And Lazarus was in paradise with Abraham. Und Lazarus war im Paradies mit Abraham. But when the Lord resurrected, those spirits went to heaven. Aber als der Herr auferstand, gingen diese Seelen in den Himmel. Yeah, with him. Mit ihm. And the paradise is empty now. Und das Paradies ist leer. Ist leer. And Hades is filling up every day. Und der Hades füllt sich jeden Tag. And these are spirits of people who have died. Und das sind die Geister der Menschen, die verstorben sind. In John chapter 5, these spirits will be raised back to life with a physical body to face judgment in Revelation chapter 12. In Johannes steht eben, dass diese Seelen dann eine leibliche Auferstehung erleben, um ins Gericht zu kommen. So there's Hades, also es gibt ein Hades beneath the surface of the earth, unter der Erdoberfläche. It's a waiting place, es ist ein Warteraum for judgment, für das Gericht. After judgment you are thrown into the lake of fire if you are lost. Und nach dem Gericht kommst du in diesen Feuersee, wenn du verloren bist. In Hades you go there in spirit. Im Hades bist du im Geist. In the lake of fire you go with a physical immortal body. In den Feuersee gehst du mit einem sterblichen Leib, mit einem unsterblichen Leib. As far as I know, I don't know where the lake of fire is located. Soweit es mich angeht, ich weiß nicht, wo dieser Feuersee ist. But the bottomless pit seems to be in the center of the earth. Aber dieser Abgrund scheint im Mittelpunkt der Erde where zu sein. Gravity, where there's no gravity. Wo es keine Anziehungskraft gibt. Es ist einfach nur eine Grube ohne Ende. And Satan is placed there. Und Satan wird dort eingesperrt. 4000 years. Für 1000 Jahre. Vers 3. And he threw him into the abyss and shut it and sealed it over him so that he should not deceive the nations any longer. Und er warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe. Is he doing that today? Macht er das heute? Absolutely. Natürlich. Satan is deceiving the nations. Satan verführt die Nationen. Until the 1000 years were completed. Bis die 1000 Jahre vollendet sind. We see the word 1000 the second time. Man sieht hier das Wort 1000 zum zweiten Mal. After these things he must be released for a short time. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Why? Warum? To test the hearts of the people living in the millennial kingdom. Um die Herzen derer zu prüfen, die während dieses tausendjährigen Reiches leben. In a minute. Und das erkläre ich Ihnen in einer Minute. And I saw the thrones and they that sat upon them. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf. And judgment was given to them. Und das Gericht wurde ihnen übergeben. And I saw the souls of those who had been beheaded because of the testimony of Jesus. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu willen und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. You think of Hebrews chapter 12. Man denkt hier auch an den Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 3. Consider him who endured such contradiction of sinners against himself. Gedenkt an ihn, der so viel Widerspruch erlitten hat von Sündern. Lest you grow weary and faint. Damit ihr nicht müde werdet und strauchelt. You have not yet resisted unto blood. Ihr habt noch nicht bis zum Blut widerstanden. But these people bis aufs Blut widerstanden. Aber diese Menschen haben das they getan. Were beheaded because of the testimony of Jesus. Sie wurden enthauptet um des Zeugnisses Jesu willen. And I believe that in France the guillotine is still the method for capital punishment. Und ich glaube, dass in Frankreich die Guillotine noch immer das Instrument der Todesstrafe not ist. That they use it. Nicht, dass sie es noch verwenden würden. Aber ich denke, es wäre immer noch das Instrument und sie könnte jederzeit wieder eingesetzt werden. The most merciful way to kill somebody. Denn es ist eigentlich die gnadenvollste Art und Weise, jemanden zu töten. Okay. They were beheaded for the testimony of Jesus and because of the word of God. Sie wurden um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet. And those who had not worshipped the beast and his image. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet hatten. And had not received the mark upon their forehead or upon their hand. Und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. And they came to life. Und sie wurden lebendig. And reigned with Christ 1,000 years. Und herrschten mit dem Christus 1,000 Jahre. The third time the word 1,000 is used. Zum dritten Mal kommt das Wort 1,000 vor. And the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years was completed. Und die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1,000 Jahre vollendet waren. This gives us insight into John 5:28. Also das gibt uns hier auch Einblick in Johannes 5, 28. Where the Lord said, marvel not. Wo der Herr gesagt hat, wundert euch nicht. I tell you, the day is coming when the Son of Man will speak and the dead will rise. Ich sage euch, es wird der Tag kommen, wo der Menschensohn sprechen wird und die Toten werden auferstehen. Some to life. Einige zum Leben, and some to judgment. Einige zum ewigen Gericht. He could have said, some to life. Er hätte auch sagen können, manche zum Leben. And 1,000 years later, some to judgment. Und 1,000 Jahre später, manche zum Gericht. But he didn't give us that detail back then. Aber dieses Detail hat er uns damals vorenthalten. Aber jetzt gibt er uns. Es gibt 1,000 Jahre am Unterschied zwischen den beiden Auferstehungen. So, let's read verse 6. Lesen wir weiter in Vers 6. Verse 5. Then the rest of the dead did not come to life. Then the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were completed. This is the first resurrection. Offenbarung 20, Vers 5. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1,000 Jahre vollendet waren. That's the fourth time the word 1,000 is used. Zum vierten Mal kommt 1,000 vor. Blessed and holy is the one who has a part in the first resurrection. Entschuldigung, dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Over these, the second death has no power. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. The second death is when you are thrown into the lake of fire. Der zweite Tod ist, wenn man in den Feuersee geworfen wird. We read about that from verses 11 to 15. Das können wir dann in den Versen 11 bis 15 lesen. Another time. Ein andermal vielleicht. Blessed and holy is the one who has a part in the first resurrection. Over those, the second death has no power. Okay, here. But they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1,000 Jahre. So that's 1, 2, 3, 4, 5, and look at verse 7. Also bisher 5 und jetzt noch in Vers 7. And when the 1,000 years was completed, Satan will be released from his prison. Und wenn die 1,000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Now, if somebody asked you, how many years will Jesus reign for? Wenn jemand fragt, wie viele Jahre wird Jesus regieren? We would say 1,000. Würden wir sagen 1,000 Jahre. I was talking to an evangelist one time. Ich habe einmal mit einem Evangelisten gesprochen. On the Kärntnerstraße, he came visiting. We were preaching together. He was a guest. Auf der Kärntnerstraße, wir sind zusammen gestanden, haben gepredigt. Er war ein Gast. And I was preaching about the coming of Christ. Und ich habe über das Kommen Christi gesprochen. And I mentioned the kingdom or something. Und ich habe das Königreich erwähnt. And he said to me, "You don't believe that, do you?" Und er hat gesagt, du glaubst doch nicht daran, oder? I said, "Sure do." Ich sage, natürlich glaube ich daran. He says, "Why?" Warum? I said, read it black and white. Weil man schwarz auf weiß lesen kann. You are a preacher of the word of God. Du bist ein Prediger des Wortes Gottes. So I said, six times it's mentioned 1,000 years. Und ich sagte, sechsmal wird es erwähnt, 1,000 Jahre lang. And his response was, und seine Antwort war, did you ever read this theologian? He doesn't believe that. Hast du schon jemals diesen Theologen gelesen? Er glaubt das nicht. I was like, I don't care about that theologian. Ich sagte, ja, mir ist egal, was dieser Theologe glaubt. I can read it with my own eyeballs. Ich kann es ja mit meinen eigenen Augen lesen. Now, I'll give you some reasons why people don't believe it. Ich kann euch ein paar Gründe nennen, warum manche Menschen nicht daran glauben. First of all, tradition. Erstens die Tradition. Now, if you look at the prophecies of Matthew 24, wenn man sich die Prophezeiungen des 24. Kapitels in Matthäus anschaut, den Tempel betreffend, der Antichrist wird in den Tempel gehen. There's no temple. Es gibt aber keinen What Tempel. If you were living in the 1100s, 1200s, 1300s? Was ist, wenn wir im 11., 12. Jahrhundert leben? The Jews must flee. Die Juden müssen fliehen. There's no Jew, there's no Israel, there's no temple. Es gibt keine Juden, es gibt kein Israel, es gibt keinen Tempel. It's like they came to the conclusion that those verses could not possibly mean a literal Israel. Sie kamen also zu dem Schluss, dass diese Verse unmöglich ein buchstäbliches Israel bedeuten konnten. There is no Israel. Weil es kein Israel gab. Israel is not a nation. Israel gab es nicht als And will never Nation. Be a nation. Und wird auch nie eine Nation sein. They're scattered for life. Sie sind für immer verstreut. 1948. Und 1948. The greatest miracles of the last 2000 years. Geschah eines der größten Wunder der letzten 2000 Jahre. Israel becomes a nation again. Israel wird wieder eine Nation. Now all the scholars before 1948. Alle Schriftgelehrten vor 1948. Were basically looking at these verses with no idea that Israel is going to return. Haben diese Verse angeschaut mit natürlich einer Ahnungslosigkeit davon, dass Israel wieder entstehen wird. So you have two other views. Und daher hat man zwei verschiedene Ansichten. One is called amillennialism. Das eine nennt sich Amillennialismus. And that means there's no millennium. Also es bedeutet, es gibt kein Millennium. And when they read these verses, und als sie diese Verse lasen, they interpreted them to be spiritual. Haben sie sie geistlich verstanden. And they said, there's no literal millennial. Sie haben gesagt, es gibt kein wörtliches Millennium. 1000 years just speaks of perfection. 1000 Jahre spricht nur davon von einer vollkommenen Zeit. But it's speaking of us now. Aber es spricht über uns jetzt. And it's speaking of the battle we have with Satan now. Und es spricht über den Kampf, den wir jetzt mit Satan führen. So everything they would interpret in Revelations, they would be trying to apply it to now. Also alles, was sie in der Offenbarung lasen, haben sie versucht in die Gegenwart zu übertragen. Instead of the future. Und haben nicht auf die Zukunft geschaut. Besides that, all liberal theologians, und that is, theologians who don't believe that the Bible is inspired by God, und außerdem ist es so, dass alle liberalen Theologen, also Theologen, die nicht glauben, dass die Bibel von Gott inspiriert ist, what I read today, und das habe ich erst heute gelesen, are amillennialists. Sind Amillennialisten. Because they don't believe that the Bible is inspired and can speak so accurately of the future. Weil sie eben nicht glauben, dass die Bibel inspiriert ist und so detailgetreu über die Zukunft sprechen kann. Now other people who do believe the Bible is literal, andere wieder, andere die glauben, dass die Bibel inspiriert ist und auch wörtlich zu nehmen ist, have grown up in a theology from in their heritage, sind in einer Theologie aufgewachsen von ihrer Tradition her, before 1948. Die vor 1948 and geschaffen because wurde. It's in that church tradition, und weil es in dieser Gemeindekultur so ist, nobody wants to challenge it. Möchte das, diese Sichtweise auch niemand anfechten. There's also another, the third view is called post-millennialism. Und die dritte Ansicht ist ein Postmillennialismus. And this means that Jesus will return, Revelation 19, Jesus will return after the millennium. Und das spricht davon, dass Jesus nach dem Millennium wiederkommt. Not before. Nicht vorher. And this developed because when the pilgrims went over to America, und das ist so entstanden, als die Pilgrime. What's the word? The Pilgers. Pilgerväter, ja. Ausgewandert sind nach Amerika. This became strong in America. Wurde das sehr stark in Amerika. Because when they went over, denn als sie dort hinüberfuhren, they believed so strongly, haben sie so stark daran that geglaubt, God was going to give them a nation. Dass Gott ihnen eine Nation schenken würde and as the nation began to grow, und dass Gott ihnen ein Land schenken würde, wo sie anbeten konnten. Und als people began to believe that America was the new Israel. Und als die Sache fortschritt, haben die Menschen gedacht, dass Amerika das neue Israel sei. And people were preaching and teaching, und die Leute haben gelehrt und darüber gepredigt, that America, dass Amerika will become God's nation, the new Israel, Gottes Nation sein wird, das neue Israel. And America will take the gospel to the whole world. Und dass Amerika das Evangelium in die ganze Welt bringen wird. And the amount of missionaries that went out from America was incredible. Und die Anzahl der Missionare, die entsandt wurde, war einfach unglaublich. They would go to the mission fields and put their clothes in a casket. Sie sind ins Missionsfeld gegangen und haben ihre Kleidung in einen Sarg gelegt. Because they knew they'd never come back. Weil sie wussten, dass sie niemals wiederkehren würden. I can't remember. I think it was like one third or so were dying on the way to the mission field. Ich glaube, es war so, dass ungefähr ein Drittel schon auf dem Weg ins Missionsfeld starben. And how many died within the first few years on the mission field? Und unglaublich viele während der ersten paar Jahre im Missionsfeld. There was this thrust. Es war dieser Druck nach außen. Thrust, diese Bewegung. That we will win the whole world. Dass wir die ganze Welt gewinnen würden. Für Christus. And America will be the example of a Christian nation. Und Amerika das Beispiel einer christlichen Nation sein würde. And that was preached by what do they call them? Revivalists. Und das wurde von den großen Erweckungsbewegungen. What was that guy's name who preached in Northfield? I forgot his name. Jonathan Edwards preached postmillennialism. Also Jonathan Edwards zum Beispiel hat diesen Postmillennialismus gepredigt. And you can see why they believed it. Und man kann auch sehen, warum sie das geglaubt haben. But when the Civil War came in America, aber als der Bürgerkrieg ausbrach in Amerika, and over 500,000 Americans killed each other. Und mehr als 500,000 Amerikaner sich gegenseitig umbrachten. It's the effects are still today from that war. Dann war es so, dass es uns sogar bis heute noch beeinflusst. That dream was destroyed. Dieser Traum wurde damals zerstört. Pastors came back from the battlefield. Pastors literally led their church into battle. Die Pastoren haben also buchstäblich ihre Gemeinde in den Krieg, in die Schlacht geführt. And they would come back with one hand, und sie kamen zurück mit nur einem Arm and one eye, und nur einem Auge begin preaching again. Und haben wieder angefangen and zu predigen. Somehow this message of we are the new Israel didn't und fit anymore. Irgendwie hat dann diese Botschaft von dem wir sind das neue Israel nicht mehr gepasst. And a preacher named D.L. Moody, und da gab es einen Prediger, den D.L. Moody, realized this is not happening. Ihm wurde eines klar, dass eben das, was vorher gepredigt wurde, nicht wahr wurde. And D.L. Moody would go to the battlefields in the Civil War. Und Moody ist dann auf die Schlachtfelder gegangen während des Bürgerkrieges. Und er hat so eine Whiskyflasche mitgenommen und hat die bewusstlosen Verletzten, hat ihnen ein bisschen Whisky eingeflößt, um sie aufzuwecken und hat dann Christus gepredigt. Und er hat gesagt, dass Gott ihm gezeigt hat, dass diese Welt ein untergehendes Schiff ist. Rette so viele, wie du kannst, bevor es untergeht. And so when Israel became a nation, also als Israel dann Nation wurde, it was so easy to look at Revelations and think, oh my goodness, this really can be literal. War es sehr leicht, in die Offenbarung zu schauen und zu sehen, dass das wirklich Wirklichkeit werden könnte. Now just look at Acts 1 and we'll start to close. Gehen wir nochmal zurück in die Apostelgeschichte 1. And then we can talk a little bit about what that means for us today. Und können auch darüber sprechen, was das für uns heute bedeutet. Acts chapter 1, Apostelgeschichte 1, starting with verse. Now Jesus is raised from the dead and he's spending time with people. Also hier ist Jesus schon von den Toten auferstanden und er verbringt Zeit mit den Jüngern. Verse 4, and gathering them together, he commanded them not to leave Jerusalem. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. But wait, we got to back up a little bit. Aber wir müssen noch weiter vorne anfangen. Look at verse 3. Vers 3. To these things he also presented himself alive after his suffering by many convincing proofs. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. Appearing to them over a period of 40 days. Indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ. And speaking the things concerning the kingdom of God. Und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Which kingdom was he speaking of? Von welchem Reich hat er gesprochen. Well, the apostles understood. Watch what it says. Also die Apostel verstanden es. And gathering them together, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Which he said, you heard from me. Sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. For John baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. So when they had come together, sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel? Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? If you look through the book of Isaiah, und wenn euch das Buch Jesaja ansieht, you can look at Isaiah chapter 2, verses 1 through 5. Und dort zum Beispiel das Kapitel 2, 1 bis 5. Isaiah chapter 4, verses 1 through 6. Jesaja 4, 1 bis 6. Isaiah chapter 11, verses 6 through 11. 11, 6 bis 11. And you will see that they were awaiting a kingdom. Dann kann man sehen, dass diese Menschen auf ein König, auf ein Reich gewartet haben. Isaiah chapter 11, verse 6. Jesaja 11, Vers 6, where the lion would sleep with the lamb, wo der Löwe neben dem Lamm schläft, and that whole thing, and the child would play with the snake, und das Kind mit der Otter spielt, mit der and Schlange, this kingdom that would come, that would be a blessing to the whole world, und das Königreich, das kommen würde und ein Segen sein würde für die ganze Welt. Well, when Israel did not exist, nun als Israel nicht existierte, theologians applied that to the church, haben die Theologen das der Gemeinde zugeschrieben. Now Israel exists again. Aber jetzt existiert Israel and wieder. They ask this question, is it now, und sie stellen, die Jünger stellen hier diese Frage, ist es that jetzt, you will restore the kingdom, dass du das Reich wiederherstellen wirst? Look what he says. Und schaut mal, was er sagt. And he says, it is not for you to know the times or the epochs which the Father has fixed by his own authority. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Say, how long have I been with you? Er hat nicht gesagt, wie lange bin ich jetzt schon bei euch? Don't you understand? Versteht ihr nicht? The kingdom of God is not physical. Das Königreich ist nicht physisch. The kingdom of God is not coming to earth. Das Königreich kommt auch nicht auf die Erde the kingdom herab. Of God is spiritual. Das Königreich ist geistlich. And in one sense it is. Und in einem Sinne ist es ja auch Romans geistlich. 14:17. Römer 14:17. The kingdom of God is righteousness, joy in the Holy Spirit. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Freude und Friede im Geist. We have the kingdom of God inside of us. Wir haben das Königreich Gottes in uns. But there's still a literal kingdom coming for Israel. Aber es gibt auch ein wörtlich ein real kommendes where Reich, das Jesus vor uns will come liegt. Back to earth and reign 4000 years from Israel. Wo Jesus auf die Erde wiederkommt und 1000 Jahre von Israel aus regieren wird. And all of those verses will be fulfilled. Und all diese Verse werden in Erfüllung gehen. Now, he will reign, we will reign with him. Nun wir werden mit ihm mitregieren. And we find verses like in 2 Timothy 2:12. Und wir finden Verse in 2. Timotheus 2:12. You suffer with me, you'll reign with me. Also wer mit mir leidet, wird auch mit mir regieren. We will be there. Wir werden dabei sein. But we won't be there in these physical bodies. Aber wir werden nicht in diesen physischen Körper dabei sein. We will be there in immortal bodies. Wir werden in unsterblichen Körpern dabei because sein. Because the rapture of the church occurs first. Weil die Entrückung der Gemeinde zuerst geschieht. Sometime I believe before the great tribulation comes, which is a 7-year period, right before. Also ich glaube, dass das vor der großen Trübsal wird. Das ist eine 7 Jahre dauernde Periode, kurz vor den 1000 Jahren. There's a 7 years of intense tribulation. Matthew chapter 24, verse 21. Da gibt's also eine Zeit der sehr ernsten Verfolgung oder Trübsal, und das ist Matthäus 24, 21. This is yet future. Das sind erst Dinge, die geschehen werden. And Jesus returns in the clouds of the air. Und Jesus kommt wieder in den Wolken des Himmels and takes the church. Und nimmt die Gemeinde mit sich. Some people believe it happens in the middle. Manche Menschen glauben, es passiert in der Mitte. You can believe that. And some people believe that that happens at the end. Man kann das glauben, manche glauben, es passiert am Ende. It cannot happen at the end. It's impossible. Aber es kann nicht am Ende geschehen. Because we know that the millennial kingdom is filled with mortal believing people. Denn wir wissen, dass das tausendjährige Reich mit sterblichen lebenden Menschen Matthew gefüllt chapter ist. 25. Matthäus Kapitel 25. Enter into my kingdom. geht ein in mein Reich. This is the millennial kingdom. Das ist das tausendjährige Reich. It's the judgment of the nations when Jesus comes. Es ist das Gericht der Nationen, wenn Jesus wiederkommt. And the sheep, und die Herde, die Schafe, are the people who feared God and enter into this millennial kingdom. Sind die Menschen, die Gott gefürchtet haben und in dieses tausendjährige Reich eingehen. The goats are those who did not. Die Böcke sind die, die das nicht taten, expressed by their works, ausgedrückt durch ihre Werke, and they go into the lake of fire. Und sie gehen in diesen Feuersee. Matthew chapter 25, verse 41, 42. Matthäus 25, 41 und 42, einer von den beiden. Now watch this. If the millennium is filled with people who are mortal, also wenn das Millennium mit Leuten gefüllt ist, die sterblich sind. And we know that because Isaiah 65:20. Und wir wissen das, weil in Jesaja 56:20 steht, dass Menschen in diesem tausendjährigen Reich auch sterben werden. If it says a young person will die at 100 years old. Und es steht, dass ein junger Mensch als hundertjähriger sterben wird. And if someone dies at 100, it says that they will be considered accursed. Und wenn jemand mit 100 stirbt, wird man denken, dass er verflucht ist. Now watch, if the judgment of the sheep and the goats is people entering the millennium. Also wenn dieses Gericht, wo die Schafe und die Böcke bedeutet, dass Menschen ins Millennium kommen. Mortal people who can die. Also Sterbliche, die auch sterben können. We put the rapture of the church. Und wir die Entrückung der Gemeinde. Which is 1 Corinthians 15. Die im 1. Korinther 15 beschrieben wird. 1 Thessalonians 4. Und 1. Thessalonicher 4. Where it says the Lord comes in the clouds and in a moment, in a twinkling of an eye. Wo steht, dass der Herr in den Wolken kommen wird und in einem Augenblick. It says we are taken. Steht, dass wir weggenommen werden. And the Greek word is harpazo. Und das griechische Wort heißt harpazo. We are harpooned off the earth. Und das ist so wie eine Harpune, man wird weggeschnalzt. Taken. Weggenommen. To meet the Lord in the air. Um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Now watch, if this happens at the end of the 7 years of tribulation. Also wenn das am Ende dieser 7 Jahre Trübsal geschehen sollte. There's no more mortal believers left to inherit the kingdom. Dann gibt es keine sterblichen Gläubigen mehr, die das Reich einnehmen könnten. Weil sie jetzt alle unsterblich sind. When you get raptured, you become immortal. Denn wenn du entrückt wirst, dann wirst du unsterblich. So this rapture has to happen so that there's enough time. Also muss diese Entrückung vorher geschehen. For people who are unbelievers to become believers who enter the kingdom. Vorher geschehen deshalb, weil eine Zeit vergehen muss, dass Menschen, also ungläubige Menschen zu Gläubigen werden, um das Reich einzunehmen. Und das ist auch da die Zeit, wo 144.000 Juden die Erde evangelisieren. In Offenbarung 7, Vers 14. So this kingdom is still coming. Also dieses Königreich kommt erst. And it's something we can look forward to. Und es ist etwas, auf das wir vorausschauen können. At the end of that kingdom, am Ende dieses Königreiches, Satan is allowed to come out of the bottomless pit, wird dem Satan erlaubt, aus diesem Abgrund heraufzusteigen, to prove a point, um seinen Standpunkt that a perfect festzumachen. Environment cannot produce a perfect heart. Will beweisen, dass ein perfektes, also es wird bewiesen werden, dass eine perfekte Umgebung kein perfektes Herz hervorbringen kann. Und daher erlaubt Gott, dass Satan loskommt. Und ihr könnt euch vorstellen, nach 1000 Jahren Friede wird Satan losgelassen. Und die ganze Welt marschiert los, um Jerusalem zu zerstören. So mächtig ist Satan. And he is alive today, and he rules this earth. Und er ist heute lebendig und er herrscht in dieser Welt. And he is deceiving the world today like he will then. Und er verführt die Welt heute genauso wie damals. That's why it's so important. Und deswegen ist es so wichtig. To have a passion for prayer. Dass man ein Herz für das Gebet hat, eine Leidenschaft dafür, eine Leidenschaft für Reinheit und eine Leidenschaft für den Sinn Gottes. Eine Leidenschaft für all diese drei Dinge. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. If I'm not right with the Lord, wenn ich nicht recht vor dem Herrn stehe, I will be deceived. Dann werde ich verführt werden. I am no match for the devil. Ich bin kein Gegner für den Teufel. And if I am proud, und wenn ich stolz bin, I will be deceived. Dann werde ich verführt werden. Because God resists the proud. Weil Gott dem Stolzen widersteht. Und wenn Gott uns widersteht, dann sind wir in den Händen Satans. So, Let this be an encouragement to us. Also, das soll eine Ermutigung für uns sein, that when we pray, thy kingdom come, dass wenn wir beten, dein Königreich komme, we are praying that Jesus would return, dann beten wir darum, dass Jesus wiederkommt. And that he would set up his kingdom, und dass er sein Reich aufrichtet. For 1,000 years. 1,000 Jahre lang. At the end of the 1,000 years, you can continue to read. Und am Ende der 1,000 Jahre, ihr könnt ja weiterlesen, comes the white throne judgment. Kommt das Gericht des weißen Thrones. And all the people who are waiting in Hades, und all die Menschen, die im Hades warten, are brought before God, werden vor Gott gebracht. In mortal bodies. In sterblichen Leibern. And they must face the second death. Und sie müssen dem zweiten Tod entgegensehen. And they stand before God, the books are opened. Und sie stehen vor Gott, die Bücher werden geöffnet. Their book was not found in the Lamb's book. Und ihr Name, ihr Buch, their name was not ihr Name wurde nicht gefunden im Buch des Lammes. And they were cast into the lake of fire. Und sie wurden, also werden dann in diesen Feuersee geworfen. In Revelations 21, und in Offenbarung 21 comes a new heaven and a new earth. Kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. And that's 2 Peter chapter 3. Und das ist auch im 2. Petrus Kapitel 3. This earth will be renovated like a ball of fire. Diese Erde wird erneuert, gereinigt werden wie ein mit einem Feuerball. It will turn into a fireball and God will renovate the earth. Sie wird sich in einen Feuerball verwandeln und Gott wird diese Erde erneuern. Und Theologen glauben, dass sie größer sein wird als die jetzige. Because the New Jerusalem is so big, it's like the size of Europe. Weil das neue Jerusalem, das beschrieben wird, so groß ist, es ist so groß wie fast so groß wie Europa. Und es ist genauso hoch, wie sie breit ist. And it just wouldn't fit on this planet. Und sie passt einfach nicht auf diesem Planeten. So they believe it's got to be bigger. Also glaubt man, dass der Planet größer sein and muss. I'll just end with this. Und ich möchte damit schließen. When we say we will spend eternity in heaven, wenn wir sagen, dass wir die Ewigkeit im Himmel verbringen werden, we are going to spend eternity on earth. Dann ist es so, dass wir die Ewigkeit auf der Erde verbringen because werden. Because heaven is coming to earth. Weil der Himmel auf die Erde herabkommt. And heaven will be on earth. Und der Himmel auf der Erde sein this wird. Is unbelievable. Und das ist unglaublich. And this is just something that many Christians don't realize. Das sind Dinge, die viele Christen nicht realisieren. We are not going to like goodbye Earth, nice to see you. Wir werden nicht einfach so abheben und sagen tschüss Erde, man hat dich kennengelernt like, zu haben. We're back. Wir werden wiederkommen, yes, wir sind and now zurück. Heaven is here and God is here. Und jetzt ist der Himmel hier und Gott and ist we hier. Are in the kingdom of heaven living on earth. Und wir sind im Königreich Gottes auf der Erde. Forever and ever and ever and ever. Bis in alle Ewigkeit. Amen. So to thine is the kingdom, the power and the glory. Also dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Amen. Father in heaven, bless these words to our hearts. Vater im Himmel, segne diese Worte in unserem Herzen. As a way of encouragement. Als Ermutigung für uns. That the Bible is inspired. Dass die Bibel inspiriert ist. And can predict the future. Und die Zukunft vorhersagt. The promises are trustworthy. Dass deine Versprechen wahr sind. And the devil is real. Und vertrauenswürdig und dass der Teufel echt ist. Und dass wir aufrichtig gehen sollen. In Demut vor dir. Damit wir nicht verführt werden. Wir beten. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening.